3 Minuten. Drei Minuten Wiener Kaffeehaus. Herr Christian Göttlich, nicht göttlicher, weil es bei Gott ja keine Steigerung gibt, wie er sagt. Also Herr Christian Göttlich führt das Espresso-Hobby. Das darfst du sagen, haben wir einen großen Schwarzen? Ja, bitte. Und dann Kugelhopf. Es ist aus den 50er Jahren und die 1958 angefertigte Einrichtung ist größtenteils noch erhalten. Also ich habe leider keinen Auszug aus dem Gewerberegister, wonach sich das irgendwie genau darstellen lassen würde. Aber 57, 58 dürfte das Datum gewesen sein, wie das Lokal entstanden ist. Das mit annähernd 20 Quadratmetern sehr kleine Lokal hat eine gebogene halbrunde Glasauslage, eine in schönem Schwung gebogene Bar aus dunkelbraunem Holz mit grauem Kunstleder, gegenüber eine durchgehend rote Sitzbank und 6 kleine Tischchen, die in einem S-Schwung wie an einer Schlangenlinie aufgefädelt stehen. Die Theke, dahinter die Gläser und Spirituosen, auf Glasetagers vor verspiegeltem Hintergrund. Als Herr Göttlich das Lokal vor 6 Jahren übernahm, sah es hier nicht so aus. Das war eine geschlossene Anstalt, war abgeschirmt mit vielen, vielen Vorhängen, praktisch blickdicht von außen zu. In geschlossene Lokale setzt sich keiner an zutage. Ne? Er hat viel restauriert, einiges neu gekauft. Die verchromten Kugellampen sind neu. Die Kaffeemaschine ist neu. Es ist eine FEMA E61 Legend. Das ist das Modell aus dem Jahr 1961, welches zum Jubiläum 2001 nach 40 Jahren wieder aufgelegt wurde, von derselben Firma. Also es ist kein Nachbau, es ist eine Wiederauflage quasi. Eine Wiederauflage der historischen E61. Eine Revolution damals und ein wunderbares Objekt heute. Sie steht zentral im Raum und glänzt. So, was ich darf ich denn gerne einen Macchiato, so einen Espresso. Espresso Macchiato? Sicher. Also hätten wir auch einen Latte Macchiato. Nein, nein, das ist der erste Macchiato, das ist ja nur zum Frühstück. Eine Melange, schaffe ich aber. Die alte Frau Doktor sitzt auf dem Einsertisch. Sie lässt sich von Herrn Göttlich auf dem Handy anrufen, um zu überprüfen, ob es funktioniert, wenn später ihr Sohn anruft. Ich stelle es ziemlich klar, dass ich die Kunden wohlfühle und wenn der Wiener Bauarbeiter eine Melange will, dann mache ich den Bigger anders, als wenn sie der Wiener Kaffee Freak haben geschaut. Und wenn die etwas älteren Damen verlängert wurden, dann soll das so schmecken, wie sie das gewohnt sind und nicht so, dass sie mir etwas das Lehrbuch vorschreiben. Espresso Hobby, Währinger Straße 9, 9. Bezirk in Wien. Eine 50er Jahre Kaffeebar. Das ist immer schön bei Ihnen. Danke sehr. Sie hörten eine Produktion von 3 Minuten Radio. Am Mikrofon Winfried Socher.